Was glauben wir, wer wir sind? Mit Taschen voll Gold und im Rücken den Wind. Und es fühlt sich an, als wenn's grad erst beginnt. Und irgendwann werden wir dafür zahlen, doch noch sind wir hin. Fallen, fall nach oben. Eingekleidet haben, Mascherie. Dieses neue Leben grenzt an Blasphemie. Ob richtig oder falsch, wir wählen den leichten Weg. Louboutin, Sohlen rot, weil sie über Leichen gehen. Chanel-Täschchen, das Pelzjäckchen ist Moschino. Oscar für die Rolle in meinem Kopf, Kino. Sex ohne Grund, Seidenbett, Wäsche, Alkohol, Exzesse. Dachtet ihr, das sind nur Rap-Texte? Ich singe meinem Leben Lobeshymnen. 1-4 für ne Sweatpant, das sind Modesünden. Mein Geld ist wie mein T-Shirt, denn es sitzt locker. Sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper. Was glauben wir, wer wir sind? Taschen voll Gold und im Rücken den Wind. Es fühlt sich an, als wenn's grad erst beginnt. Und irgendwann werden wir dafür zahlen, doch noch sind wir hin. Fallen, fall nach oben. Maßanzüge. Wir denken, wir nähern uns Gott, aber küssen nur Satans Füße. Aristokraten, Yachthafen und Segelboote. 8 Milliarden Sünder und nur 10 Gebote. Yeah, fick die Gesetzeshüter, wir leben die Scheiße, du rappst drüber. Egal welches Restaurant, Sony benimmt sich, als wäre sein Vater Geschäftsführer. Rothschild, Rockefeller, Trüffelöl auf meine Mozzarella. Business bis in die Abendstunden, keine Termine, nur Tafelrunden. Von Tanken ausrauben mit ner Skimaske. Zu meine Frau trägt ne Celine-Tasche. Mein Geld ist wie mein T-Shirt, denn es sitzt locker. Sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen Hip-Hopper. Was glauben wir, wer wir sind? Mit Taschen voll Gold und im Rücken den Wind. Und es fühlt sich an, als wenn's grad erst beginnt. Und irgendwann werden wir dafür zahlen, doch noch sind wir hin. Fallen, fall nach oben.